Es ist oftmals nicht klar, was für Aktionen sich einzelne Mitglieder wie Berlusconi tatsächlich von Propaganda Due versprachen. Doch die Macht der Loge steht außer Frage. 1977 übernahm sie die Kontrolle über Italiens einflussreichste Zeitung, den Corriere della Sera. Propaganda Due zeigte, und das ist noch das Mindeste, was sich über sie sagen lässt, wie angesichts des wachsenden Einflusses der kommunistischen Partei, die bei den Wahlen von 1976 ihr bestes Ergebnis überhaupt erreichte, bedeutende Mitglieder der reichen und mächtigen Eliten die Reihen schlossen und auf geheimen Wegen ihren Einfluss geltend machten. Für die 'Ndrangheta war die Mama Santissima also ein neues konstitutionelles Werkzeug, mit dessen Hilfe sie die Verbindungen der kalabrischen Unterwelt mit der Welt der Politik, der Wirtschaft und der Polizei regeln konnte. Nach ihrer Einführung war die Mama Santissima höchst umstritten. Vielen galt sie als Verfälschung der Regeln der ehrenwerten Gesellschaft. Die Neuerung trieb in der Tat einen Keil zwischen die Mitglieder des Triumvirats. Momo Piromalli befürwortete sie, Mico Tripodo war dagegen. Don Tony Macri, der Patriarch der 'Ndrangheta und deren lebendes Symbol der Allmacht und Unbesiegbarkeit, galt als ein erbitterter Gegner. Warum der Widerstand? Einige behaupten, Don Antonis Hass gegen die Mama Santissima sei schlicht damit zu begründen, dass er ein Traditionalist war. Diese Erklärung scheint mir nicht plausibel zu sein. Nein, der wahre Grund, warum Don Tony Macri die Mama Santissima ablehnte, war schlicht die Tatsache, dass er davon ausgeschlossen war. Ich vermute sogar, dass die neue Gabe eigens erfunden wurde, um ihn von wichtigen Geheimnissen fernzuhalten. Das Manöver sollte Don Tony daran hindern, sich in die Entführungsangelegenheiten anderer einzumischen oder, was noch wichtiger war, mit grapschenden Fingern nach dem Colombo-Paket zu greifen. Der staatliche Geldsegen für das Bauwesen, den die Reggio-Revolte von 1970 nach sich zog. Dieser Geldsegen sollte über Kontakte zur herrschenden Klasse vor Ort und besonders zu Freimaurerlogen verteilt werden. Nicht zufällig war einer der maßgeblichsten Befürworter der Mama Santissima Don Momo Piromalli, einer der Bosse des Triumvirats. Er stammte nämlich aus Gioia Tauro, wo das neue Stahlwerk entstehen sollte. Die Bestrebungen der De Stefano-Brüder in Reggio Calabria und die Spannungen zwischen den Bossen des Triumvirats wegen der Mama Santissima und des Colombo-Pakets stürzten die 'Ndrangheta in den Krieg. Etwa 20 der alten Bosse wurden getötet. Der letzte und zugleich der wichtigste nach Tony Macri war der Triumvir Don Mico Tripodo. Im Frühjahr 1976 wurde er samt seinen Camorra-Freunden in Mondragone verhaftet und in das Poggio Reale-Gefängnis in Neapel gesteckt. 5 Monate später, am 26. August, drängten 2 neapolitanische Kleinkriminelle ihn auf den Befehl eines Capo de Camorra in eine Ecke seiner Zelle und stachen 20 Mal auf ihn ein. Die De Stefanos hatten bewiesen, dass auch sie über Freunde in der neapolitanischen Unterwelt verfügten, und indem sie sich ihrer bedienten, um ihren Boss und Feind Mico Tripodo zu beseitigen, machten sie dem Krieg ein Ende. Zumindest fast. Am 7. November 1977 ging Giorgio, der Komet De Stefano, das Risiko ein, sein Grundstück in Reggio Calabria zu verlassen, um an einem wichtigen Treffen der höheren Ränge der 'Ndrangheta auf dem Aspromonte teilzunehmen. Ehe die Veranstaltung begann, setzte er sich auf einen Felsen, um sich eine Zigarre anzuzünden. Plötzlich ertönte ein Ruf. »Cornuto, tu sparasti a mi frati! Du Dreckskerl hast meinen Bruder erschossen!« Gleich darauf krachten Schüsse. Der Komet, der scheinbare Sieger des ersten 'Ndrangheta-Kriegs und vermeintliche Inbegriff des modernen Mafioso, hatte die Früchte seines militärischen Erfolgs nur 1 Jahr lang genießen dürfen. Als der Komet starb, war Momo Piromalli schon halb im Ruhestand und hatte die Alltagsgeschäfte des Clans seinem jüngeren Bruder Giuseppe übertragen. Und Giuseppe hatte etwas dagegen einzuwenden, dass der Komet Giorgio Di Stefano Schutzgeld von einem Bauunternehmer erpresste, der bereits unter Piromallis Schutz stand. Der Komet hatte sich also einen Sgarro erlaubt, einen Verstoß gegen die Autorität und die Ehre eines anderen Drangetista. Dieser Scarro hatte genügt, um dem Frevler ein Todesurteil einzubringen. Hinterhältig und rücksichtslos hatten die Piromalis ihre emporgekommenen früheren Verbündeten zurechtgestutzt. Es war also Momo Piromalis Clan, der als eigentlicher Sieger aus dem ersten Drangheta-Krieg hervorging. Der Hauptgrund für den Erfolg der Piromalis war ihre politische Gerissenheit. Momo Piromali, als Mitglied des Triumvirats, hielt das Gleichgewicht, solange es ihm passte. Als er die Zeit gekommen sah, seine Feinde zu isolieren, schlug er die Mama Santissima vor. Er hetzte den Kometen gegen seine Feinde und wendete dann einen Trick an, um sich seiner zu entledigen. Momo Piromali war das einzige Mitglied des Triumvirats, das die Drangheta seit den 60er Jahren regiert hatte, das eines natürlichen Todes starb. Eine Leberzirrhose raffte ihn 1979 in einem Gefängniskrankenhaus dahin. Er hinterließ einen Clan, der mächtiger war als jeder andere in Kalabrien. Noch bis zum heutigen Tag sind die Piromalis eine bedeutende Macht in Kalabrien. Wie übrigens auch ihre Verbündeten im ersten Drangheta-Krieg, die Familie De Stefano. Ende der 70er Jahre war die Mama Santissima überholt. Und so wurde weiter an den traditionellen Regeln der Drangheta gezupft und gezerrt, um sie den Bedürfnissen der Stunde anzupassen.